Enero Rey, breitbeinig auf dem Boot, der Körper stämmig, kaum behaart, mit praller Wampe, starrt auf die Oberfläche des Flusses, abwartend, den Revolver im Anschlag. Thilo, der Junge, im selben Boot, stemmt sich nach hinten, den Angelknauf an der Hüfte abgestützt, kurbelt, spult, zerrt an der Schnur. El Negro, außerhalb des Boots, bis zu den Eiern im Wasser. Ein Mitfünfziger wie Enero, auch er zurückgebeugt, das Gesicht von Sonne und Anstrengung gerötet, die Schnur an seiner gespannten Angel abwechselnd nachlassend und einholend. Der Fluss spiegelglatt. Bewegt ihn! Na macht schon! Hoch mit ihm! Kein Fluss. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Selva Almada. Aus dem Spanischen von Christian Hansen. 2-3 Stunden später, müde und der Sache langsam überdrüssig, wiederholt Enero die Befehle in leierndem Ton, als würde er beten. Bewegt ihn, bewegt ihn. Ihn schwindelt. Wein und Hitze haben ihn mürbe gemacht. Er schaut hoch und er wankt und will sich an den Kopf fassen und schießt versehentlich in die Luft. Bist du irre? Nichts passiert. Vorwärts. Bewegt ihn, bewegt ihn. Mach schon. Hoch mit ihm. Er steigt. Jetzt steigt er. Enero beugt sich über die Bordwand. Er sieht ihn kommen. Ein riesiger Fleck unter der Wasseroberfläche. Er zielt und drückt ab. Ja! Enero richtet sich auf, sichert die Waffe. Thilo und El Negro packen den Rochen und zerren ihn ins Boot. Schätze, der hat 90 oder 100 Kilo. So ein altes Mistviech. Hat seine Haut teuer verkauft. Bei Tagesanbruch waren sie in El Negros Pickup von zu Hause losgefahren. Sie sahen, wie die Sonne langsam über dem Asphalt aufstieg. Spürten, wie die Hitze vom ersten Moment an zu stechen begann. Sie waren glücklich so, alle drei zusammen. Wir probieren mein neues Boot aus. Während sie zur Insel übersetzten, erinnerten sie sich an das erste Mal, dass sie Thilo mitgenommen hatten. Damals noch ein Dreikäse hoch. Wie Diana deinem Alten die Hölle heiß gemacht hat, als wir zurückkamen. Mitgeschmuggelt hatte Eusebio dich. Und zu Diana kein Sterbenswörtchen. Wir beide waren getrennt, seit Thilo auf der Welt war. Dummerweise hatte Diana vergessen, deine Medizin einzupacken. Sie suchte dich bei Eusebio, aber wir waren schon auf der Insel. Und dann das Unwetter, sowas hast du noch nicht erlebt. Diana mit den Nerven völlig fertig. Wir kriegten alle unser Fett ab. Beim Lagerplatz angekommen, bringen sie den Rochen an Land, ziehen eine Schnur durch die Löcher hinter den Augen und hängen ihn an einen Baum. Das Mindeste, was ich mir jetzt verdient habe, ist ein Bier. Die Sonne geht allmählich unter und leichter Wind kommt auf. Plötzlich hört Enero das Dröhnen eines Außenborders. Er schwimmt aufs Ufer zu. Das Motorboot fährt vorbei. Der Bug knallt aufs Wasser, teilt es wie ein morsches Tuch. Am Heck ein Mädchen im Bikini, das Wasserski fährt. Das Boot macht eine Wende und sie fällt ins Wasser. Aus der Ferne sieht Enero den Kopf wieder auftauchen. Das lange am Schädel angeklatschte Haar. Er denkt an den Ertrunkenen. Steigt aus dem Wasser. Saubande. Verscheuch mit ihrem Lärm die Fische. Wird Zeit, dass ihnen mal jemand ein bisschen auf die Füße tritt. Die drei drehen sich um und prallen auf das Grüppchen Männer. Sie haben sie nicht kommen hören. Die Leute von der Insel haben einen leichten Schritt. Hallöchen, Agira heiße ich. Und streckt die Hand hin, die einer nach dem anderen schüttelt. Enero Rey. El Negro. Thilo. Mordsvieh. Agira inspiziert die Löcher von nahem. Drei Schüsse. Drei Schüsse hast du ihm verpasst. Reicht doch einer. Ich konnte es nicht lassen. Musst du aufpassen mit dem nicht lassen können. Thilo, Schenk unseren Freunden hier ein Weinchen ein. Der Junge rennt zum Ufer, wo sie die Korbflasche vergraben haben, damit sie kühl bleibt. Er gießt einen Blechbecher voll bis zum Rand. Auf euer Wohl. Sein Blick bleibt einen Moment an Eneros linker Hand hängen, an der ein Finger fehlt. Aber er fragt nicht. Enero merkt es, sagt aber auch nichts. Christo hat letztens einen rausgeholt, der war noch größer. Die vom Fernsehen waren da. Kam damals in den Abendnachrichten. Ihr habt Glück gehabt. Köpfchen. Glück und Köpfchen. Glück allein reicht nicht. Angire zieht einen Tabakbeutel aus der Tasche seines Hemds, das er offen trägt, über dem von Wein aufgedunsenen Bauch. Dreht sich einen 0, nichts. Und wie lange wollt ihr bleiben? 2, 3 Tage. Echt schön, die Insel. Echt schön, ja. El Negro betritt den Wald. T-Shirt über der Schulter, mit langem, aber bedächtigem Schritt. Hier ist überall Schatten. Draußen die Sonne, eine Feuerkugel, die im Fluss erlischt. Um ihn das Stimmengewirr von Vögeln, von kleinen Insekten. Ein Tuscheln von Kräutern. Respektvoll geht El Negro, als betrete er eine Kirche. Alles hier riecht süßlich. Nach Blüten, Honig. Und irgendeinem toten Tier. Dieser Mann ist nicht aus diesem Wald. Und der Wald weiß das. Ich geh schon. Hol nur mein Holz und bin weg. Er tritt ins Freie. Der Himmel ist orange, die Luft zäh und schwül. Er spürt, wie ihm ein Frösteln über den Rücken läuft, die Haare am Hintern zu Berge stehen. Er schaut sich um, über die Schulter. Ich könnte schwören, dass der Wald sich bewegt hat. Thilo hockt da und entwirrt eine verknäulte Angelschnur. Die Zigarette zwischen den Lippen, das eine Auge geschlossen wegen dem Rauch. Wenn ich nicht wüsste, dass es Thilo ist, würde ich denken, es ist Eusebio, der noch nicht tot ist. Dass wir drei wieder zusammen angeln, wie früher. Enero Rey erinnert sich, wie er im ersten Sommer, den sie zu dritt verbrachten, angefangen hatte, von dem Ertrunkenen zu träumen. 11 waren sie damals. El Negro kenne ich schon mein Leben lang. Aber Eusebio war gerade erst ins Viertel gezogen. In der Nachbarschaft wurde der Umzug misstrauisch beäugt. Einige sagten, der Vater von Eusebio sei im Gefängnis. Andere sagten, Eusebios Mutter würde Männer empfangen und Geld dafür nehmen. Wir trafen uns jeden Tag, lagen bei der Mole im Schatten, die Angelschnur an den großen See geknotet und warteten, dass einer anbiss. An jenem Morgen hatte er ihnen von dem Traum erzählt. Dass er schreiend aufgewacht war und ins Bett gemacht hatte, erzählte er nicht. Das Gesicht des Ertrunkenen ganz dicht an meinem. Das weiche, gräuliche Fleisch, die von den Fischen angefressenen Wangen, durch die man die Zähne sehen konnte. Enero bewegt den Fingerstummel. Die rosa Spitze, die nie verhornt, zarter als die Haut der übrigen Hand, eine Knospe. Der Finger folgte Eusebio fast auf dem Fuß. Wenige Wochen nach der Beerdigung des Freundes. Als hätte ein wirklicher und konkreter Teil von ihm ebenfalls sterben müssen. Ein Finger. Keine große Sache. Kleines Almosen. In jener Mittagspause hatte er die fixe Idee gehabt, weingeschwängert wie er war, seine Dienstwaffe zu reinigen. Sternhagelvoll und stinksauer auf den neuen Chef, der ihn nicht im Streifenwagen nach Hause bringen wollte. Wie hieß er noch? Er war der Länge nach auf den Backsteinboden gekippt. Der Pulvergestank, Karussell im Kopf. Der blutige Fetzen zwischen den Fingern. Keine Ahnung. Zurück aus dem Wald bleibt El Negro erst einmal stehen, um tief Luft zu holen. Etwas an dem Bild der beiden Freunde, des Jungen und des Mannes, rührt ihn. Er spürt das Feuer der Dämmerung seine Brust liebkosen, von innen. Wann hat er Enero das zweite Mal von dem Traum erzählt? Keine Ahnung. Ich war nicht da. Ich schwimme in einem Bach und plötzlich werde ich nach unten gezogen. Ich versuche freizukommen, aber irgendetwas hält mich, kriecht mir die Beine hoch. Ich öffne die Augen und sehe den Ertrunkenen. Er klammert sich an mein Bein, zieht mich in die Tiefe. Ich werde wach, liege ganz still und versuche ruhig zu atmen, bis ich wieder einschlafe. Wir müssen zu meinem Patenonkel gehen. Der kennt sich mit sowas aus. Der Holzscheit brennt. Sobald genug Glut da ist, verteilt El Negro sie unter dem Grill. Darauf legt er die Flossen. Ein paar Würste. Enero und Tilo spielen Karten. Ein Kartenspiel für Kinder. Arschkarte. Wenn Enero die Arschkarte zieht, lacht Tilo. Na, warte. Zum Haus des Patenonkels gingen sie zu dritt. Das Haus lag weit weg in einer Gegend, in der sie noch nie waren. Als sie bei der Behausung von Eusebios Patenonkel ankamen, saß da ein Haufen Leute, die Kunden. Gutierrez ist Heiler. Das Fleisch wird langsam gar und verströmt seinen Duft. Das Fett der Würste lässt die Glut pfeifen. El Negro hat ein Auge darauf, trinkt einen Schluck Wein. Im Lichtschein sieht er den Rochen. Als hätte er auf mich gewartet. Er rappelt sich hoch und geht zu ihm hin. Die Haut trocken und straff, das Fleisch lauwarm. Er schnuppert. Es riecht nach Schlamm, nach Fluss. Wenn wir ihn hängen lassen, wird der Tau ihn verderben. Ja. König der Arschkarte. Morgen Mittag haben wir 90 Kilo vergammeltes Fleisch. Stunden hatten sie gewartet, um an die Reihe zu kommen. Schließlich traten sie in ein winziges Zimmerchen. In der Mitte ein Tisch, ein dünner, hochgewachsener Mann, der in einem Lehnstuhl saß, und ein zweiter Lehrerstuhl. Komm näher. Du bist Enero. Ja. Du träumst also von dem Ertrunkenen. Ja. Komm, setz dich her. Enero gehorchte. Der Mann nahm seine Hände, erhielt Enero einige Augenblicke fest und ließ ihn dann los wie eine heiße Kartoffel. Manchmal sind Träume ein Echo der Zukunft. Du wirst immer davon träumen. Also gewöhn dich lieber dran. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Enero hebt eine Faust zum Mund, singt, als hätte er ein Mikrofon, leidenschaftlich. Schließt die Augen. Tilo tanzt, bewegt die Hüfte, dreht sich langsam im Kreis. El Negro auf dem Boden klatscht im Takt. Enero macht ihm Zeichen. Tilo tanzt auf ihn zu. El Negro steht auf. Jetzt tanzen alle drei. Enero Rey erwacht mit voller Blase. Er schläft außerhalb des Zelts auf einer Luftmatratze unterm Sternenhimmel. Er steht auf und tritt ans Ufer. Der Strahl löst sich wie ein Segen, schlägt aufs Wasser. Enero hebt den Kopf. Das Gähnen reißt ihm den Mund auf mit einem Blöken. Zum Geheul reicht es nicht. Du bist nicht mehr Wolfsmensch, Enero, sondern Schaf. Ein Sommer wie dieser, vor 20 Jahren dieselbe Insel, oder die nebenan oder die dahinter. Alle drei schon Männer. Nicht solche Bürschen wie Tilo jetzt. Männer, die auf die 30 zugingen. Junggesellen, die nicht vorhatten zu heiraten. Wozu? Wir haben einander. Und wenn nicht? Enero hatte seine Mutter. El Negro seine Schwestern. Und Eusebio konnte jeder haben, die er wollte. Damals mit 30. Die drei unter der Sonne am Ufer. Die Hirne am Kochen. Sie waren um 7 Uhr morgens vom Tanzen gekommen, halb betrunken. Und wenn wir angeln gehen? Klar, gehen wir angeln. In jener Zeit träumte Enero andauernd von dem Ertrunkenen. Kurz darauf alle drei wie neugeboren durch das Bad im Fluss, ausgestreckt am Ufer. Feuer, löscht man mit Feuer. Er grub eine Weinflasche aus dem Eis, öffnete sie, goss die Blechbecher voll Stehend stießen sie miteinander an. Ich bekomme einen Sohn. Was, ich mein's jetzt im Ernst, was lacht ihr da? Du einen Sohn. Mit wem? Ja, mit der Diana. Ja, mit wem denn sonst? Sie schauten ihn an. El Negro umarmte ihn. Enero nahm einen großen Schluck und klopfte ihm auf die Schulter. Eine Geste, halb Glückwunsch, halb Trost. Ein Sohn! Noch einmal stießen sie an auf Eusebios Sohn. Die Freunde schlafen. Der Rücken des Rochens schimmert im Mondlicht. Enero nimmt das Messer und kappt die Schnur, mit der das Tier am Baum hängt, lädt es sich auf die Schulter. Er rümpft die Nase. Man fängt schon an zu riechen. Als er das Ungetüm über Bord wirft, kehrt es geräuschlos zurück in den Fluss. Grenzenlos die Nacht. Der Fluss unter dem Boot ist schwärzer als die Nacht. Taucher hatten Eusebio gefunden. In diesem Abschnitt war der Fluss zähflüssig wie Pech. Unter Wasser sah man nichts. Die Typen mussten Tasten suchen. Enero und El Negro verfolgten gebannt ihre Arbeit. Die einen oben im Boot, die anderen auf- und abtauchend in dem Wasser, das wie Tinte war. Keine Neuigkeiten. Enero spürt in sich einen Knoten. Er wird diesen Knoten nie mehr loswerden, diese Beklemmung. Sie überkommt ihn in diesem Moment, während er alleine raucht. Auf dem Fluss, in der Nacht. Sie hatten nicht gedacht, dass sie Aguirre wiedersehen würden. Aber da ist er, höchstpersönlich, an diesem Morgen, während sie am Feuer sitzen und Mate trinken. Tag auch. Tachchen. Thilo, der Mate bereitet hat, bietet ihm einen an. Aguirre nickt. Niemals schlägt man auf der Insel einen Mate aus. Nicht einmal unter Feinden. Aguirre schaut zu dem Baum hinüber, wo der Rochen hing, noch gestern. Was habt ihr gemacht? Es stank widerlich. Aguirre gibt den Matebecher zurück. Schaut wieder zum Baum, schaut zum Fluss. Sein Blick bleibt am Fluss hängen. Niemand sagt ein Wort. Aguirre dreht eine Zigarette, fährt mit der Zunge am Papier entlang, spuckt einen Tabakkrümel aus. Gib mir noch einen Mate, Junge. Auf einem Bein kann man nicht stehen. Zwei, drei Mate später kehrt er in den Wald zurück, aus dem er gekommen ist. Enero schaut El Negro an und zischt wütend durch die Lücke zwischen den Zähnen. Wenn man fragt, erinnert sich jeder in der Stadt an Eusebios Unfall. Die erste Nachricht? Anscheinend wird einer vermisst. Wird einer gesucht. Dann die bange Frage. Wird es der gewesen sein? Oder jener? Viele waren an diesem Wochenende fischen. Dann das sich immer mehr verhärtende Gerücht. Eusebio Ponza. Eusebio. Der aus der Motorradwerkstatt. Ponza. Der Vater vom Sohn der Diana Maciel. Die Erleichterung bei einigen Frauen und Familien. Ah, Eusebio. Der Vater eines anderen Kindes. Nicht von meinen. Diana Maciel verschanzte sich in einem der Hotelzimmer. Sie war die Besitzerin. Es war für den Fall reserviert, dass sie allein sein wollte. Oder für die seltenen Male, wo sie mit jemandem schlief. Sie wollte hier bleiben. Die Nachricht abwarten. Nicht die von Eusebios Tod. Sie wusste schon, dass er tot war. Die Nachricht vom Auffinden der Leiche. Der Heiler Gutierrez, Eusebios Patenonkel, lag seit Tagen bewusstlos im Krankenhaus. In der Nacht, als Eusebio im Fluss ertrank, schlug der Heiler im Dunkel des Krankenhauszimmers die Augen auf und sah seinen Patensohn mit dem braunen, zähen Wasser kämpfen. Er sah ihn nicht als den Mann, der er jetzt war, sondern so wie damals, als sie ihn um Rat fragen kam. Verflucht! Wie konnte mir das entgehen? Dann schloss er wieder die Augen und ließ sich einlullen von den planschenden Armen seines Patensohns, die sich nach und nach dem Fluss ergaben. Der Laden ist eine einzeln stehende Bruchbude. Eine Tiefkühltruhe trennt drinnen von draußen. Dahinter hat sich der Besitzer verschanzt. Ein alter Mann mit weißem Haar und schütterem Gebiss. Ein paar Bier. Die kältesten, die Sie haben. Wie viele? Erstmal zwei. Wenn ich so oft aufmache, geht die Kälte raus. Und ich will kaltes Bier. Widerwillig öffnet der Alte die Truhe. Enero nimmt das Bier. Thilo wartet, an den Tresen gelehnt. Nicht mal Gläser. Die Mittagssonne knallt auf die sandige Straße. Ach, tut das gut. Er schließt genießerisch die Augen. Die Kehle von innen frisch wie ein aufgeschnittenes Aloeblatt. Tut das gut. Thilo trinkt auch. Trinkt einfach, ohne zu schwärmen. Die Mädchen, keiner weiß woher, aber plötzlich sind sie da. Zuerst kommt der Geruch nach grünem Gras, den ihr langes, frisch gewaschenes Haar verströmt. Enero stößt Thilo in die Rippen, aber der zuckt die Schultern und drückt erneut die Flasche an die Lippen. Schließlich drehen sich die Mädchen um und von vorn sind sie noch hübscher als von hinten. Sie haben frische, ungeschminkte Gesichter. Die eine ist größer, die andere vollbusiger. Angezogen, wie Mädchen in ihrem Alter sich eben anziehen. Shorts, eigenhändig abgeschnittene und ungesäumte Jeans. Goldbraun schauen die Beine draus hervor, die Härchen auf den Oberschenkeln glitzern wie Schuppen. Sie schauen sie offen an und lächeln. Hallo. Spendierst du uns eine? Eine? Nein. Zwei, eine für jede. Ihr seid nicht von hier. Nein, wir kommen bloß zum Fischefangen. Ihr fangt bestimmt nichts, da bin ich sicher. Enero mag das. Er mag freche Mädchen. Die hier sind noch reichlich jung. Wie alt wohl? 15, 16? Aber hier auf der Insel reifen die Frauen früher als in der Stadt. Ein alter Mann wie ich, was wird der schon fangen? Der arme Ritter ist nicht arm, sagt die Mami. Ihr Anblick macht ihn richtig schwindlig. So schön sind sie. Ich heiße Enero und das hier ist mein Ziehsohn Thilo. Ganz schön albernen Namen. Ich heiße Mariela und das ist Luisina. Nach meiner Großmutter. Aber alle nennen mich Lucy. Ich würde euch was einschenken, aber der Alte hat uns nicht mal Gläser gegeben. Besser so. Steigt uns nur zu Kopf. Und dann? So schlimm wird's schon nicht werden. Wenn du wüsstest. Mariela, wir müssen. Heute Abend gibt's hier Tanz. Kommt, das wird richtig fein. Los, Mariela, die Mami wartet schon. Wenn du nicht willst, dann schick wenigstens deinen Ziehsohn. Sie machen kehrt und gehen. Lucy greift sich Marielas Arm. Sie gehen untergehakt, im gleichen Rhythmus. Enero blickt ihnen nach. Kann schließlich nicht schaden, seinen Augen ein bisschen was zu gönnen. Vorsicht mit den beiden, die haben Stacheln im Döschen. Wie bitte? Menschenskind, mach die Augen auf. Die sind nicht mehr. Was soll das heißen? Kaum sind sie ein Stück fort, schmiegt Mariela sich an ihre Schwester. Ich glaube, ich habe mich verliebt. Fang nicht damit an. Aber hast du gesehen, wie hübsch er ist? Sie gehen die sandige Piste hinunter. Der Boden glüht um diese Zeit. Trotzdem gehen sie barfuß. Die wütend rosa bemalten Zehennägel erinnern an Sauerkleeblüten. Als sie nach Hause kommen, ist die Mutter draußen und verbrennt gerade Müll. Lucy hat schreckliche Lust, sie von hinten zu umarmen. Aber die Mami ist kratzbürstig und mag keine Zärtlichkeiten. Sie haben gestern gestritten und sie hatte gesagt, Flittchen seid ihr. Raus aus meinem Haus. Oh. Schau mal, ob der Ventilator geht. Nö, geht nicht. Kaputt. Meinst du, sie kommen zum Tanz? Von klein auf sind sie es gewohnt, sich ins Zimmer zurückzuziehen, auf die Betten zu fläzen und miteinander zu schwatzen. Die Mami bringt das in Rage. Am Tag, weil nur Faulpelze tagsüber auf dem Bett liegen, und nachts, weil das Tuscheln und Kichern sie nicht einschlafen lässt. Mir tut die Mami leid. Wegen? Weiß nicht. Nur so ein Gefühl. Sie ist sauer, das wird schon wieder. Werden wir auch so sein, wenn wir Töchter haben? Pass lieber auf, dass du nicht jetzt schon schwanger wirst, weil dir die Mami sonst den Arsch versohlt. Du hast sie ja nicht alle. Siomara schürt das Feuer mit einem langen Stock, schiebt den Müll, den die Flammen nicht erreichen, näher heran. Dünn ist sie, richtig mager. Wenn sie sich auszieht, hängen ihre Brüste wie zwei leere Weinschläuche. Sie war mal fast üppig, mit vielen Rundungen, ein Hingucker. Feuer machen hat sie immer geliebt. Wenn sie sich als kleines Mädchen mit der Mutter zankte oder mit dem Bruder stritt, lief sie in den Wald und zündete ein Feuer an. Schaut, wie groß mein Zorn sein kann. Passt auf, dass er nicht über euch kommt. Sie hatte mit ihrem Alten Streit gehabt, weil ihm von jemandem gesteckt worden war, man habe sie im Bootsschuppen beim Vögeln ertappt. Der Alte zog mir nichts, dir nichts den Gürtel blank und begann auf sie einzuprügeln. Sie machte gerade Mittagsschlaf und wusste nicht, wie ihr geschah. Es war heiß und er erwischte sie in Schlüpfer und BH. Die Schnallenhiebe trafen direkt ihr ungeschütztes Fleisch. Als ihm endlich der Arm müde wurde, ließ er den Gürtel los, sank der Länge nach aufs Bett und schlief seinen Rausch aus. Siomara sammelte trockenes Holz und machte ein großes, loderndes Feuer. Sie hatte es dicht am Haus gemacht und die züngelnden Flammen griffen auf das Strohdach über. Sofort kamen die Nachbarn und löschten die Flammen. Die man damals im Bootsschuppen beim Vögeln beobachtet hatte, das war nicht ich. Klar vögelte ich auch. Aber die man gesehen hatte, war meine Freundin Marita. Manchmal meint sie, das Feuer spreche zu ihr. Nicht so, wie andere Personen mit einem sprechen, nicht mit Worten. Da ist etwas im Knistern, im winzigen Klang der Flammen, etwas, das spricht ausschließlich zu mir. Komm, na los, komm schon. Sie stellt sich dumm. Noch hat sie die Kraft, sich zu wehren. Aber wie lange noch? Eines Tages werde ich dem Ruf des Feuers folgen. Agirre legt ihr die Hand auf die Schulter. Siomara wendet den Kopf und entflieht der Trance der Flammen. Lächelt fern und verdreht. Schon wieder am Feuerchen machen. Hast du gegessen? Du weißt doch, ich erinnere mich nicht. Komm mit zu Cesar. Die grillen da jetzt Doraden. Ich kann nicht. Muss auf die Mädchen warten. Komm, gehen wir rein. Kochen uns ein paar Nudeln. Agirre geht ein bisschen herum, während Siomara kocht. Er trifft auf die angelehnte Tür zum Zimmer seiner Nichten. Er gibt der Tür einen Schubs. Sie gibt nach. Wegen der Hitze sind die Fensterläden nahezu geschlossen. Die beiden akkurat gemachten Betten, der Ventilator mit Standfuß, ein paar Poster von Schauspielern oder Sängern an der Wand. Über einem Stuhl ein Haufen Kleider, wie wenn jemand verschiedene Sachen vor dem Spiegel anprobiert hat. Gleich fertig. Der Tisch ist für vier gedeckt. Sie essen schweigend. Agirre ist schnell fertig. Siomara stochert in den Nudeln herum, führt ab und zu einen Bissen zum Mund, als nähme sie eine bittere Medizin. Agirre dreht sich eine und zündet sie an. Dreh mir auch eine. Iss noch was. Schau, wie dünn du bist. Sie sollen gefälligst hier sein, wenn es Mittagessen gibt. Zum Teufel mit ihnen! Sie steht auf, nimmt den Topf, geht in den Hof und kippt die Nudeln weg. Dann räumt sie den Tisch ab. Ein paar Hunde machen sich über die Reste her. Hast du die Typen gesehen, die den Rochen gefischt haben? Kannst du das glauben, dass sie ihn einfach weggeworfen haben? Aber ihm antwortet nur das Türenschlagen, mit dem Xiomara in ihrem Zimmer verschwindet. Gleich auf der anderen Straßenseite beginnt der Wald. Er kennt ihn wie die Innenfläche seiner Hand. Besser als irgendwen sonst, den er kennt oder gekannt hat. Besser als er seine Nichten gekannt hat, denen so wenig Zeit vergönnt war. Er kennt den Wald besser als sich selbst. Es sind nicht irgendwelche Bäume oder Gräser. Es sind nicht irgendwelche Vögel oder Insekten. Es sind nicht irgendwelche Meerschweinchen. Es ist dieses Meerschweinchen, diese Yarara, diese Caraguata. Unvergleichlich. Ihr Rot, wie das Blut einer Frau. Wenn er den Blick die Straße hinunterschweifen lässt, kann er den Fluss sehen. Ein Glanz, der einem das Wasser in die Augen treibt. Wer hat ihnen das erlaubt? Es war auch nicht irgendein Rochen. Es war dieser Rochen. Ein wunderschönes Tier. Dem Fluss entrissen, nur um es ihm wieder zurückzugeben. Tot. Xiomara ließ er so, wie sie war, im Bett liegen. Nur die Schuhe zog er ihr aus. Er setzte sich eine Weile auf die Bettkante, mit dem Rücken zu ihr, bis ihre Atemzüge ihm verrieten, dass sie schlief. Er will noch bei Cesar vorbeischauen. Wir hatten dich zum Essen erwartet. Ich war bei meiner Schwester. Wie geht's ihr? Geht so. Cesar fragt nicht bloß aus Höflichkeit. Als der Mann sie verließ, hätte er Xiomara und die Kleinen zu sich genommen. Jetzt, nach dem, was mit den Töchtern passiert ist, so verrückt sie auch war, wenn sie wollte, er würde zu ihr ziehen. Du da, hol mir Wein. Man reicht Agira ein Glas. Der trinkt, indem er den Kopf leicht in den Nacken legt. Dann wischt er sich mit dem Handrücken über den Mund und dreht sich eine. Hast du die Typen gesehen, die den Rochen rausgeholt haben? Schönes Exemplar. Sie haben ihn weggeworfen. Alles erstarrt mit einem Schlag. Der mit den Karten in der Hand hört auf zu mischen. Die getrunken haben, lassen die Gläser sinken. Alle schauen ihn an. Einfach in den Fluss geworfen. Was für Scheißkerle. Müssen denen eine Lektion erteilen. Und wie soll das gehen? Lucy öffnet die Augen. Sie ist schweißgebadet. Wieder hat sie von dem Unfall geträumt. Mariela schläft noch. Im Haus ist es still. Vor einer Weile glaubte sie, Stimmen in der Küche gehört zu haben. Aber das hat sie vielleicht auch nur geträumt. Die Mami kriegt nie Besuch. Xiomara schläft in einem Tanktop, das mal Mariela gehört hat, und einem verschossenen Rock. Die magere Brust hebt und senkt sich. Die Mami riecht nach Rauch. Ihr Gesicht entspannt sich nicht mal, wenn sie schläft. Gerunzelte Stirn, verkrampfter Kiefer. Sanft knirschen die oberen und die unteren Zähne aufeinander. Nutzen sich ab, wie Steine. Mariela öffnet die Augen. Lucy ist nicht in ihrem Bett. Wir sind vor kurzem zurückgekommen, ich erinnere mich. Wir haben einen hübschen Jungen kennengelernt. Ich erinnere mich, dass heute Abend Tanz ist. Ich werde den hübschen Jungen wiedersehen. Das stille, leere Haus macht ihr Angst. Sie geht ins Schlafzimmer der Mutter. Ihre Schwester und die Mami schlafen. So sieht es zumindest aus. Als sie sich nähert, öffnet Lucy ein wenig die Augen und lächelt, klopft aufs Bett und macht ihr etwas Platz. Ihr bleibt noch ein Rest Müdigkeit und so schlafen beide ein, kuschelnd, umschlungen, neben der Mutter. Xiomara öffnet die Augen. Sie weiß nicht, wie lange sie geschlafen hat, aber sie fühlt sich ausgeruht, leicht, die Brust frei. Ewig ist sie nicht mehr mit einem so guten Gefühl aufgewacht. Sie will sich nicht bewegen, um das zerbrechliche Gleichgewicht nicht zu gefährden. Sie möchte im Pausenmodus bleiben, nicht denken, sich nicht erinnern. Enero dagegen, am anderen Ende derselben Insel, in derselben Siesta, macht nichts anderes, als sich zu erinnern. Er sieht El Negro und Tilo im Boot davonfahren. Kleiner werden im silbrigen Kielwasser des Flusses, hinter einer Biegung ganz verschwinden. Er allein, unter dem Aquaribai. Genauso einen hat er hinter seinem Haus gepflanzt. Von hier mitgebracht, winzig, klein, einen halben Meter hoch. Und jetzt ist es ein richtiger Baum. Etliche Köpfe größer als er. Seiner Mutter hätte es gefallen, in seinem Schatten zu sitzen, zu nähen oder Zeitschriften zu lesen. Wenn Mama noch am Leben wäre. Ob er so oft an die Mutter denkt, weil er keine Kinder hat? Einmal hätte er fast ein Kind bekommen. Ein Mädchen, mit dem er seit einer Weile regelmäßig schlief, war schwanger geworden. Sie wollte das Würmchen behalten. Das fehlt noch, dass ich mit dir ein Kind kriege. Er hatte sie in den Arm genommen und getröstet. Und am Ende wurde gevögelt. Ein paar Tage später hatte Enero das Geld zusammen und holte sie von zu Hause ab. Kaum, dass sie ihn sah, erlosch das Gesicht des Mädchens. Die Frau von Gutierrez erwartete sie. Enero gab ihr das Bündel Scheine. Das Mädchen folgte ihr, niedergeschlagen und beschämt. Enero sah sie nie wieder. Jahre später, als Eusebio mit der Nachricht kam, er werde einen Sohn bekommen, fühlte Enero ein wenig Neid und Reue. Damit hätte ich Eusebio endlich einmal zuvorkommen können. Aber der hatte wie immer die Nase vorn. Sogar beim Sterben war er der Erste. Das Geheimnis wurde ihm vor allen anderen offenbart. Jene Nacht am Fluss war und blieb verworren. Der Streit, wegen einer Sache begonnen, von der Enero nie erfuhr, ob sie stimmte oder bloß eine Geschichte war, die man Eusebio eingeredet hatte. Einige Zeit schon verhielt Eusebio sich seltsam. Arbeitete wenig und trank mehr als sonst. Sie stritten miteinander, alle drei. Und Eusebio blieb danach stundenlang verschwunden. Nachts kehrte er mit einem mordsmäßigen Rausch zurück und wollte unbedingt aufs Wasser und die Langleine auslegen. Aber warum ließen sie ihn ins Boot steigen? Warum hielten sie ihn nicht auf? Warum ließen sie ihn einfach so gehen? Er wird schon wiederkommen. Aber er kam nicht wieder. Wie viel Zeit verging, bis sie ihn suchen gingen? Bis sie seinen Namen in die stille Nacht hinausriefen? Bis ihnen dämmerte, dass er weder in dieser Nacht noch jemals wiederkommen würde? Weil man den Fluss absuchen und ihn herausziehen musste, weit weg von hier. Der aufgedunsene, flussschwangere Leib, die offenen, das Licht suchenden Augen. Eusebio! Eusebio! Eusebio! Wo bist du? Buscando alguien para que... Mariela und Lucy werfen sich in den schmutzigen Ufersand. Ein Grüppchen Jugendlicher, nicht viel älter als sie, steht biertrinkend im Wasser. Sie lassen die Flasche von Hand zu Hand gehen, reden lautstark, lachen. Man merkt, sie kommen von außerhalb. Kaum sind die Mädchen da und legen sich in die Sonne, machen die Jungs noch mehr Krawall. Sie drücken sich gegenseitig unter Wasser, steigen einander auf die Schultern. Mariela betrachtet den Himmel. Durchsichtig, wie es das sie umgebende Wasser nie sein wird. Für den Tanz in dieser Nacht wird sie ihr schönstes Kleid anziehen. Sie öffnet vorsichtig ein Auge und sieht Lucy mit den Jungs aus der Gruppe plaudern. Lucy wird ja richtig frech. In der Nacht des Unfalls waren sie der Mutter entwischt. Xiomara hatte gerade wieder eine ihrer Phasen mit einer noch biestigeren Laune als gewöhnlich. Auf alles antwortete sie mit Nein. Wegen nichts und wieder nichts hagelte es Strafen und Verbote. Wohl, weil sie sah, wie die beiden groß wurden, wie sie allmählich ihrer Kontrolle entglitten und sie eines Tages ebenfalls verlassen würden. Filzchen, schert euch zum Teufel! Sie sah sie nicht weggehen und dachte nicht daran, oder erst Stunden später, einen Blick in ihr Zimmer zu werfen. Die Betten akkurat gemacht, aber die Kleider hastig über einen Stuhl geworfen. Den ganzen restlichen Tag über war sie wütend. Und ihr Groll nahm noch zu, als es dunkel wurde und die Frechhälse nicht auftauchten. Sie blieb am Küchentisch sitzen. Ich werde wach sein, wenn sie durch die Tür kommen. Und dann werde ich ihnen zeigen, wo es lang geht. Aber irgendwann überkam sie der Schlaf. und sie erwachte, als schon der Morgen graute. Das Gesicht auf der Tischplatte, der Nacken verspannt. Sie ging erneut ins Zimmer der Töchter. Sie waren nicht da. Angezogen warf sie sich auf eins der Betten. Nach dem Streit mit der Mami ging sie zu einer Freundin, um Mate zu trinken. Wie immer, wenn sie sich gezankt hatten. Eine Weile verschwinden, bis sie sich wieder eingekriegt hatte. Aber in dem Haus der Freundin war niemand, weshalb sie im Laden gelandet waren. Zwei Cola bitte. Und eine Tüte Chips, bitte. Aber wir haben kein Geld. Gibst du es uns trotzdem, bitte? Wir bringen dir das Geld morgen vorbei. Kannst du es nicht einfach aufschreiben? Meinetwegen. Hoffentlich lockt ihr mir wenigstens Kundschaft an, ihr frechen Göhren. Die Hitze brannte. Noch immer stand die Sonne auf der Wellblechüberdachung. Die Tische und Stühle aus Metall waren heiß. Der Boden, übersät mit halb in der Erde vergrabenen Kronkorken, versprühte silbrige Blitze. Sie setzten sich und saßen einfach nur da, tranken die Cola, aßen die Tüte Chips leer und leckten sich die fettigen, salzigen Finger. Sie wollten eben gehen, als die Gruppe der Jungs eintraf. Da ist Panda. Wer ist Panda? Ach, nur der Freund vom Freund vom Freund. Auch Panda erkannte sie und lud sie ein, sich ein bisschen zu ihnen zu setzen. Die anderen beiden waren nicht von der Insel. Sie tranken ein paar Biere. Jedes Mal, wenn der Alte mit den Flaschen kam, zwinkerte er dem Mädchen zu. Gut gemacht. Und jetzt schön aufpassen. Alter Trottel. Es dämmerte, als die Jungs sagten, sie wollten zu einer Disco auf dem Festland. Der Pickup stand schon bereit, um zum Tanzen in ein 10 oder 20 Kilometer entferntes Dorf zu fahren. Hinterher würden sie zurückbringen. Panda hatte ein Kanu. Das würde sie auf Hin- und Rückweg über den Fluss bringen. Der eine gefällt mir. Mariela, sag ja. Es kann nicht schaden, für ein paar Stunden zu verschwinden. Soll die Mami sich ruhig Sorgen machen. Dann überlegt sie es sich beim nächsten Mal zweimal, ehe sie uns zum Teufel jagt. Der Alte sah die Gruppe losziehen, während er die Tische abräumte. Siomas Töchter sind noch schöner geworden. Mariela und Lucy tanzten die ganze Nacht. Aufgekratzt vom vielen Alkohol. Ausgelassen, weit weg von zu Hause. Lucy tauschte ein paar Küsse mit dem, der ihr gefiel. Aber sie war letztlich mehr am Tanzen interessiert als am Rumknutschen. Und der Junge wurde es leid, ihr hinterherzulaufen und verschwand mit einer anderen. Ab 5 wurden die langsamen Sachen gespielt und die Tanzfläche begann sich zu leeren. Sie gingen zurück zu ihrem Pickup. Vorn der Fahrer, Mariela, Lucy und Panda dicht gedrängt. Hinten stiegen noch etliche ein, die woanders keinen Platz mehr gefunden hatten. Sie hatten sich noch kurz über den Abend unterhalten und die Mädchen waren eingeschlafen. Sie öffneten die Augen erst, als sich der Pickup einmal in der Luft überschlug und verkehrt herum im Graben landete. Alles tiefer Schlamm, höchstens ein paar Zentimeter Wasser. Die Nachricht vom Unfall erreichte die Insel gegen Mittag. Um die Zeit war Siomara schon losgegangen, ihre Töchter zu suchen, bei sämtlichen Nachbarn nach ihnen zu fragen. Der Einzige, der was wusste, war der Alte vom Laden. Dass sie da gewesen, dass sie mit Panda und zwei seiner Freunde fortgegangen waren. Wer? Panda, der Canelos Sohn. Siomara ging zum Haus des Jungen, der auch nicht dort geschlafen hatte. Die Mutter wusste nichts. Sie machte sich auch keine Sorgen. Die Jungs haben, machen sich nie Sorgen, wo ihre Söhne schlafen oder mit wem. Siomara schlug den Weg zu ihrem Bruder ein. Sie war noch immer verärgert, aber in dem Maße, wie die Zeit verging und ihre Töchter verschwunden blieben, verwandelte sich ihr Ärger in Sorge. Sie haben bestimmt irgendwo in der Nähe übernachtet, bei irgendeiner Freundin, und tauchen sicher bald wieder auf. Bleib da, ich mache Mate. Danach gehen wir zusammen los. Xiomara blieb. Sie wollte nicht alleine zu Hause sitzen. Und sie wollte glauben, dass sich die Worte ihres Bruders bewahrheiteten. Der Rückfahrt von einem Tanzfest ist so unglücklich in einen Graben gestürzt, dass er alle Insassen unter sich im Schlamm begrub. In dem Fahrzeug befanden sich 9 Personen. Es gab keinen Grund, dass ihre Töchter dort gewesen sein sollten. Darum reagierte sie verständnislos, als man ihr später sagte, 2 von den 9 Toten seien ihre Kinder gewesen. Außer Panda und den Mädchen befanden sich 2 weitere Jungen von der Insel in dem umgestürzten Pickup. Die 5 wurden in einem Raum des Gemeindehauses aufgebahrt. Gerade jetzt waren die Riesenseerosen auf den Fluss zurückgekehrt. 2 Blüten, für jedes Mädchen eine. Meine Töchter sind irgendwo. Es gab Streit. Sie sind abgehauen und kommen schon wieder. Obwohl sie die Körper ihrer Töchter gesehen hatte, bleich wie der grauende Morgen, glaubte Xiomara nicht, dass in diesen hastig zusammengenagelten Bretterkisten ihre Mädchen lagen. Ich muss nach der Beerdigung schnell nach Hause und auf sie warten. Die armen Leute. Die armen Leute. Wie sollen sie sich davon je erholen? Als Tilo und El Negro zurückkommen, ist Enero dabei, Feuer zu machen. Um die Mücken zu vertreiben und etwas Fleisch drauf zu werfen. Tilo will zum Tanzen. Ach, zum Tanzen. Sie haben uns eingeladen. Ich weiß nicht. Oh, was ist? Sonst bist du immer der Erste. Ah, ich weiß nicht. Na komm schon, Alter, geben wir Tilo das Geleit. Sieht aus, als hätten die jungen Damen es ihm mächtig angetan. Wie gesagt, nur mal rauszukommen. Ach. Ja, na los. Gehen wir hin, drehen wir eine Runde. Okay, dann los. Sie laufen durch den nächtlichen Wald, durchqueren ihn aufs Geratewohl. Alles ist so lebendig dort und sie sind blind. Die Schleier der Spinnnetze bleiben in den Haaren hängen, im Gesicht. Ich habe in den Wäldern von Corrientes einmal Spinnen gesehen, die in Nestern in den Bäumen leben. Sie weben gigantische Netze aus starken, elastischen Fäden. Damals sah ich, wie sie sich vom einen Ende des Waldes zum anderen bewegten, alle hoch oben im Netz wie auf einem fliegenden Teppich. Hirngespinste. Enero hält an, kramt nach einer Kippe. Als er sie anzündet, wirkt das Feuerzeugflämmchen wie ein riesiges Licht. Genauso dicht wie die Dunkelheit. Ich weiß nicht, warum es mich an ein Bild erinnert, das im Haus eines Verwandten hing und mir als Kind Angst eingejagt hatte. Jesus mit geöffneter Brust, darin das Herz, ein Feuerball. Mama mia, jedes Mal, wenn ich dort war, hatte ich hinterher Albträume. Enero spürt, wie sein Herz schneller schlägt. Das Atmen der Freunde mal näher, mal ferner. Sie gehen alle 3 mit vorgestreckten Armen, um Zweige abzuwehren, ihre Gesichter vor Kratzern zu schützen. Sie gehen, als würden sie schwimmen, mit kurzen Armstößen, schluckweise Luft schnappend. Angst, als wäre uns etwas auf den Fersen. So oft er sich umschaut, sieht er doch nichts als Wald. In solch einer schwarzen Dichte wird wohl Eusebio die Augen geöffnet haben, als ihn der Fluss verschlang. Ob er Licht am Ende gesehen hat. Enero erinnert sich an die hervortretenden Augen, als sein Körper geborgen wurde. Als hätte er, kurz bevor er starb, etwas Unermessliches gesehen. Aber was sollte das sein? Unermesslich? Auch entsetzlich? Oder schön? Als Enero die Polizeischule beendet hatte, schickte man ihn für ein paar Monate in ein Dorf hoch im Norden der Provinz. In der Polizeistation gab es nur ihn und den Kommissar, einen Typen, nur ein paar Jahre älter als er selbst, der Arroyo hieß. Er war mit einer zusammen, die seine Tochter hätte sein können und damals gerade mit dem zweiten von ihm schwanger war. Es geht nichts über ein enges Pfötzchen. Bei ihr wird's schwierig. Bin ja selber schuld. Ich hätte sie nicht so schnell ausleiern dürfen. Aber ich find's einfach geil, mich ohne Lümmeltüte in den Sattel zu schwingen. Was findet das Mädchen an ihm? Ohne seine Uniform ist er ein Hungerleider wie jeder andere. Das Dorf ist voll von hübschen Dingern, die ganz scharf auf gestandene Männer sind. Du kannst dich nach Lust und Laune bedienen. Hat niemand was dagegen. Hier ist das so. Ich bleib nicht lange. Ich will keine Hoffnungen machen. Du kommst, wann du willst. Du gehst, wann du willst. Wo ist das Problem? Hier sind alle Bindungen mit Teufelsspucke gemacht. Ein Luftzug und sie zerreißen. Es ging ihm nicht gut damals, obwohl es kaum was zu tun gab und sie sich kräftig einen auf die Lampe gossen. Arroyo hatte mit aller Welt Geschäfte laufen und sie machten eine Menge Geld damit, beide Augen zuzudrücken. Beim Viehdiebstahl und den Bordellen, die nachts entlang der Nationalstraße 14 von einem Ende zum anderen eine rote Girlande bildeten. Etwas stört mich an diesem gottverlassenen Kaff. Etwas stört mich an meiner Vergangenheit, als wäre ich zwei verschiedene Personen. Arroyo präsentierte ihm das Schwesterchen seiner Alten. Er hatte gedacht, mit einem frischen, noch unbenutzten Früchtchen wie seiner kleinen Schwägerin würde Enero nicht mehr wegwollen. Aber ein paar Monate später, als ihm eine Versetzung in die Polizeistelle seines Städtchens angeboten wurde, brach Enero seine Zelte ab. Du kannst sie doch nicht sitzen lassen. Enero hielt Arroyo die Arme vors Gesicht, an den Handgelenken verbunden, und trennte sie mit einem Ruck. Teufelsspucke, Arroyo. Endlich treten sie aus dem Wald, schwitzend und keuchend. Sie bleiben einen Moment stehen, um sich zu erholen. Da sehen Sie mal sein eigenes Wort vor Augen nicht. Das ist ausgerechnet die größte Quasselstrippe. Nur wo reden Gold ist. Lasst uns Pause machen und was trinken. Er deutet auf das nicht weit entfernt schimmernde weiße Licht des Ladens. Als sie hinkommen, sitzt der Alte ganz allein an einem der Tische, wie ein Gast. Tag. Könnte man was zu trinken kriegen? Könnte man können. Flasche Bier. Los, Kleiner, hol die Pulle aus der Truhe. Geht aufs Haus. Und wie kommen wir zu der Einladung? Die erste geht als Geschenk. Ah. Heißen Dank. Schon gut. In den Monaten von Eneros Abwesenheit hatten Eusebio und El Negro es sich zur Gewohnheit gemacht, zum Mate-Trinken bei seiner Mutter aufzukreuzen. Als Enero zurück war, hielten sie es weiter so. Auch wenn der Freund nie zu Hause war. Enero ist so wie immer. Und er ist ein anderer. Von seinem Aufenthalt in jenem Kaff, von dem sie nicht einmal den Namen kannten, sprach er nie. Anfangs dachten sie, er habe dort eine Braut zurückgelassen. Eine Braut? Was ist los mit euch? Seid ihr in meiner Abwesenheit schwul geworden? Dann gewöhnten sie sich. Oder vergaßen einfach den Enero von vorher. Wer weiß. Lucy bürstet das Haar von Mariela. Die Fenster stehen offen, weil es gerade eben Nacht geworden und ein frischer Wind aufgekommen ist. Während ihre Schwester sie kämmt, lackiert Mariela sich die Fußnägel. Letzte Nacht habe ich vom Panda geträumt. Von wem? Vom Panda. Dem Freund von Rodolfo, dem mit dem Muttermal im Gesicht. Kenne ich nicht. Doch, du kennst ihn. Wenn du ihn siehst, wirst du ihn sofort wiedererkennen. Und was hast du geträumt? Ich weiß nicht. Etwas mit Lichtern und Sirenen? War er tot? Weiß nicht. Denn wenn er tot war und du dich auf nüchternen Magen an ihn erinnerst, hast du ihm das Leben verlängert. Hast du mit diesen Rumtreibern irgendwas ausgemacht? Mit wem? Mit denen vom Strand, mit wem sonst? Oh, nein. Ich weiß nicht mal mehr, worüber wir geredet haben. Hat dir einer gefallen? Mir gefällt ja nie einer. Es ist stockfinster. Sie erkennen den Namen jedes Vogels an seinem Schrei, den Namen jedes Baums an der Rinde seines Stamms, den jeder Pflanze an der Größe oder Härte ihrer Blätter. Sie gehen durch den Wald wie durch ihr Zuhause. Der Wald kennt sie von klein auf. wo doch nicht wenige hier gezeugt wurden oder sogar zur Welt kamen. Geboren und aufgewachsen auf der Insel. Vom Fluss getauft. Ezeza und Agire gehen voran. Keiner spricht. Jeder weiß, was er zu tun hat. Agire trägt den Kerosinkanister. Die Stümpe hatten ihn halb besoffen, beim Befüllen von oben bis unten vollgesaut. Und je nach Bewegung seines Arms spürt er den mehr oder weniger stechenden Geruch. Sie sind fast da. Noch ein Streifen Wald und sie haben das Lager erreicht. Die Tanzfläche ist ein von Glasfibersäcken gesäumter Platz mit einem Mast in der Mitte, von dem Lichterketten ausgehen, die ein offenes Dach bilden. An einem Tischchen sitzt und kassiert eine Frau. Es gibt einen, der Musik auflegt. Es gibt eine Kantine, wo Limonade, Wein, Bier und Fernet Branca mit Cola verkauft werden. Und einen Grill, wo man Choripan bekommt. Enero, der erst gar nicht gehen wollte, strahlt wie ein Honigkuchenpferd beim Anblick der vielen Mädchen. So viel Schönheit. Xiomara streicht in der Umgebung des Tanzplatzes herum. Sie beobachtet die Mädchen, die nach und nach ankommen. In jedem meint sie, eine ihrer Töchter zu erkennen. Aber nein, immer ist es jemand anders. Von Weitem sind sie alle gleich. Sie geht zwischen den Autos herum, die auf dem freien Feld neben dem Tanzplatz parken. In einigen herrscht Bewegung, Stöhnen und Kichern. Was habe ich falsch gemacht? Wenn ich es damals hasste, mich vor meinem Vater verstecken zu müssen, um zu tun, was junge Mädchen so tun. Warum müssen meine Töchter sich jetzt vor mir verstecken? Warum verstecken sich alle diese Mädchen auf den Rücksitzen der Autos? Als sie aus dem Wald kommen, ist das Lager leer. Die Zelte sind aufgebaut und am Ufer sehen sie das an Land gezogene Boot. Sie durchwühlen alles. In einem geheimen Fach auf dem Boot findet Ezeza Eneros Pistole. Verwahr du sie. Auf ein Zeichen von Agire macht einer das Boot los, schiebt es ins Wasser, springt hinein und rudert gemächlich davon. Ich hätt's abgefackelt. Spinnst du? Ist doch nagelneu. Ein Boot kann man immer brauchen. Caesar packt den Kanister und schüttet Kerosin in alle Richtungen. Er zückt sein Feuerzeug. Das kleine Flämmchen wird rasch zu einer Stichflamme, die sich entlang der Treibstoffspur fortpflanzt. Die Männer betrachten andächtig die kleine Feuersbrunst. Xiomara, ihre verflixte Manie, alle Nase lang Feuer zu legen. Fast hätte sie unseren Vater umgebracht. Das war kein Unfall, wie alle erzählen. Das Feuer kam aus meiner Schwester. Jeden Morgen seit dem Tod der Mädchen erwacht er mit dem Gedanken, dass Xiomara sich angezündet hat. Wenn sie es noch nicht getan hat, dann, weil sie etwas durcheinander ist und glaubt, ihre Töchter liefen hier irgendwo herum und würden zu ihr zurückkommen. Aber eines Tages wird ihr das Feuer die Wahrheit offenbaren. Und an dem Tag wird das Feuer ganz aus ihr hervorbrechen. Ezeza und die anderen haben entrückte Gesichter. Agire beobachtet die glänzenden Augen, die rote, schwitzende Haut. Wie dem Wald entsprungene Teufel wirken sie. Nein, der Teufel wohnt nicht auf der Insel. Der Teufel muss über den Fluss setzen, um hierher zu kommen. Hallo! Hallo! Enero empfängt sie mit übertriebenem Lächeln und stößt Thilo in die Rippen, der etwas von seinem Bier verschüttet. Mariela und Lucy beugen sich vor, um über den Kumbia-Lärm hinweg mit ihnen zu reden. Der Geruch nach frisch geschnittenem grünem Gras hüllt sie ein. Lasst uns tanzen! Mariela nimmt Thilo bei der Hand. Alle! Lucy hakt sich mit einem Arm bei El Negro, mit dem anderen bei Enero ein. Zu fünft betreten sie die Tanzfläche. Die unwiderstehliche Musik bringt sie im Strom der sich wiegenden Körper zum Tanzen. Die Mädchen drehen sich von einer Umarmung in die nächste. Sie lachen. El Negro verlässt das Getümmel und kommt gleich darauf mit einer Flasche Apfelwein zurück. Die vier umringen ihn. Der Korken knallt. Applaus. Schaum quillt auf. Sie trinken aus der Flasche. Enero erinnert sich an einen anderen Tanz. Die Nacht, in der sie die Diana Maciel kennengelernt hatten. Thilos Mutter. Weil ich der Jüngste war, schickten mich die Kollegen immer per Dienstbefehl zu den Tanzabenden. Tanzen gehen war für Enero keine Arbeit. Es gefiel ihm, mit seiner Uniform anzugeben. Außerdem trank er für umsonst. El Negro und Eusebio waren dort. Wie immer. Wie vor seiner Zeit als Polizist. Die Diana sahen sie, als sich die Tanzfläche zu leeren begann. Sie war zum Studium nach Santa Fe gegangen und hatte abbrechen müssen, weil ihr Vater, der Besitzer des Hotels, gestorben war. Sie gefiel allen dreien auf Anhieb. Rot, blond, kurzes Haar. Lässig. Als der Tanz vorbei war, luden sie sie ein, in einem Billardlokal am Ortsausgang noch was zu trinken. Dort erzählte Diana ihnen, dass sie kürzlich zurückgekommen sei, dass sie das Hotel weiterführen werde, dass sie kein Geld habe, um weiter zu studieren, dass sie stinksauer sei. Wenige Wochen später ging Eusebio mit ihr. Wer stinksauer war, war Enero. Die Diana und er waren sich letztens näher gekommen. Und er hatte sich Chancen ausgerechnet, etwas mehr als ein Freund zu werden. Dann kam die Schwangerschaft. Thilo wurde geboren. Sie trennten sich. Eine Zeit lang pendelte die Sache noch hin und her. Jedes Mal, wenn sie auf Distanz gingen, griff Diana auf Enero als Vertrauten zurück. Einmal und dann öfter landeten Enero und Diana miteinander im Bett. Sie sind benebelt von Cumbia und vom Apfelwein. Jemand packt Thilo am Kragen und schleift ihn durch die tanzenden Leute. Enero und El Negro reagieren nicht gleich und spüren im nächsten Moment einen Schlag im Nacken. Stöße, die jetzt auch sie zwingen, die Tanzenden anzurempeln, die ihrerseits zurückrempeln und in Wut geraten. Verdammt, was soll das? Ich poliere die Fresse, Mann! Verpiss dich! Jedes Mal, wenn sie zurück wollen, werden sie von denen, die sie vorwärts stoßen, noch stärker gestoßen. Die beiden torkeln hin und her, teilen nach beiden Seiten aus, damit man sie durchlässt. Verdammte Scheiße! Der Kleine! Ich kann ihn nirgends sehen! Verfluchte Scheiße! Was haben sie denn mit ihm gemacht? Endlich erreichen sie den Ausgang. Die, die sie vor sich hertreiben, geben ihnen einen solchen Stoß, dass sie der Länge nach vorn über auf die Straße fallen. Als es ihnen gelingt, sich auf den Rücken zu drehen, stürzen sich El César auf El Negro und Aguirre auf Enero. Sie hocken sich auf sie und ein Hagel von Schlägen geht auf ihre Köpfe nieder. Lasst eure Visagen hier nie wieder blicken. Sie bleiben noch eine Weile liegen, wie Füchse, wenn sie sich totstellen. Als alles ruhig ist, späht Enero durch den Spalt seines verquollenen Auges. Ein Kilo? Mühsam rappeln sie sich hoch. Ein Stück weiter weg, am Straßenrand, sehen sie Thilo, der mit hängendem Kopf dasitzt. Und die Mädchen, die sich um ihn kümmern. Er hat starkes Nasenbluten. Sein Kreislauf ist im Keller. Alter, alles in Ordnung. Es ist nur etwas schwindelig. Ihr müsst verschwinden. Vielleicht, weil die Mädchen sie führen. Oder weil sie sich schleunigst verziehen wollen, durchqueren sie den Wald schneller als auf dem Hinweg. Sie achten nicht darauf, dass die Zweige ihnen entgegenschlagen oder Dornen ihnen Arme und Gesicht zerkratzen. Sie spüren es nicht einmal. Der ganze Körper grün und blau, wie betäubt von den Schlägen. Als sie ankommen, ist alles verbrannt. Verdammten Scheißkerle! Das Boot! Himmelarsch, das neue Boot. Wir besorgen euch ein anderes Boot zum Übersetzen. Kommt. Eine Nacht. Ähnlich wie diese, aber dunkler. Eine von vielen Gelegenheiten, wo sie das Angeln zum Vorwand nahmen, um zu bechern. Eusebio war auf 180, weil die Diana ihm einen Anwalt auf den Hals gehetzt hatte. Ein paar Monate schon war er ihr das Geld für Thilo schuldig geblieben. Was soll ich ihr verdammt nochmal geben, wo ich mich von einem Job zum nächsten hangele? Und der Schlampe gehört ein ganzes Hotel. El Negro und Enero hatten angeboten, ihm was zu leihen. Wenigstens so viel, um wieder mit ihr quitt zu sein. Aber Eusebio wollte davon nichts wissen. Die Idee, angeln zu gehen, war ihm gekommen, um ihn auf andere Gedanken zu bringen. Aber als sie am späteren Nachmittag auf der Insel ankamen und zu trinken begannen, rastete Eusebio erneut aus. Und dann treibt es die Nutte auch noch mit einem meiner besten Freunde. Was redest du da, Eusebio? Schau, wenn... Eusebio ließ ihn nicht ausreden. Dann sah er El Negro an. Und was sagst du dazu? Ich? Was soll ich dazu sagen? Du weißt schon, wer es ihr besorgt. Sag's mir ins Gesicht, wenn du den Mumm dazu hast. Mach doch keinen Stress, Eusebio. Hör auf zu nerven. Wir sind hierher gekommen, um es uns gut gehen zu lassen. Nicht um rumzuflennen wie die Waschweiber. Er hat recht. El Negro ging ans Ufer, um noch eine Flasche zu holen. Eusebio stand auf und schrie ihm nach. Erzähl diesem Schwachkopf hier, dass du es mit dir treibst. Dann verschwand er. Es wurde Nacht. Sie sammelten ein paar Äste und machten Feuer. Sie hatten etwas Fleisch zum Grillen mitgebracht. Und? Stimmt das? Schläfst du mit ihr? Tu doch auf, du Blödmann. Als Eusebio zurückkam, war es tiefe Nacht. Er hatte anderswo weiter gebechert und noch mehr Schlagseite als vorher. Ich werfe jetzt die Langleine aus. Verdammt nochmal, dafür sind wir ja schließlich hergekommen, zum Angeln. Lass doch, machen wir morgen. Das Fleisch ist fast fertig. Iss was und leg dich schlafen. Eusebio sah ihn an, schnappte sich die Sachen und stieg ungerührt ins Boot. Lass ihn. Der kommt schon wieder. Lucy und Mariela helfen ihnen ins Boot. Tilo wirkt wie ein kranker Hundewelpe. El Negro ist wie gerädert. El Negro, noch einigermaßen beisammen, packt die Ruder. Fahrt! Fahrt so schnell ihr könnt! Die Mädchen bleiben am Ufer zurück, bis sie mit der Nacht verschmelzen. Vom Boot aus ist die ganze Insel ein schwarzes Etwas. El Negro legt Tilo einen Arm um die Schulter. Alles gut, Jungs. Alles gut. Als Lucy und Mariela nach Hause kommen, ist die Mami noch wach. Sie hat in der Küche auf die Mädchen gewartet. Sie geben ihr einen Kuss und die Mami lächelt. Geht schlafen, Kinder. Sie schlüpfen ins Bett. Sie sind müde. Mariela schläft sofort ein. Lucy treibt dem Traum entgegen. Das Letzte, was sie sieht, bevor sich ihre Augen schließen, ist der Widerschein des Feuers im Hof. Kein Fluss. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Selva Almada. Aus dem Spanischen von Christian Hansen. Es sprachen Eusebio, Julian Anatol Schneider. Lucy, Lena Urzendowski. Mariela, Camille Dombrowski. Enero Rey, Aljoscha Stadelmann. El Negro, Rainer Bock. Tilo, Sebastian Urzendowski. Xiomara, Astrid Meierfeld. In weiteren Rollen Isabelle Demey, Isaac Dentler, Christian Kleschat, Thomas Saarbacher, Hartmut Stanke und Berthold Tötzke. Besetzung Sandra Pasic. Ton und Technik Manfred Seiler und Robin Zwirner. Musikaufnahmen Olaf Dix und Robert Baldowski. Regieassistenz Konstanze Renner und Andreas Reinhardt. Komposition Steffen Schleiermacher. Hörspielbearbeitung und Regie Ulrich Lampen. Produktion Südwestrundfunk 2024. Dramaturgie und Redaktion Andrea Oetzmann.